Hallo und herzlich willkommen zur 30. Ausgabe des blog.über.de Podcast mit euren Lieblingsmoderatoren Stefan. Hallöchen. Und mit mir René. Wir grüßen euch. Hi René, du bist ja auch wieder da. Ja, wieso wieder? War ich weg? Nein, du warst doch nie weg. Ja, nicht richtig. Genau. Ja, euer Meister Propper ist wieder da. Meister Propper, ja. Wie war's? Das war ein Kommentar, ne? Genau, damit es eine saubere Sendung wird, sozusagen. Ja. Es war ein Feedback auf einem Blogcast. Und ja, es ist dann war mal etwas verdutzt. Und damit Stefan haben wir nicht gerechnet. Ja, Stefan ist also nicht die sexy Radiostimme, sondern Meister Propper. Ja, gut. Zumindest wurde er so identifiziert auf dem Bild, ne? Also, aber um da mal den Hintergrund zu erläutern. Schaut euch mal genau das Blockhass-Logo an. Da bin ich drauf, da ist der René drauf. Und ja, dann vergleicht doch mal die Oberarme. Aber es ging, glaube ich, bei Meister Propper nicht um den ich unteren weiß, Teil des Körpers. Ums Gesicht. Ja, okay. Um das Gesicht. Du hast halt ja vom Gesicht her sehr große Ähnlichkeiten. Ja. Aber Star-Sein ist mir nicht genug, ich mache trotzdem den Blockcast. Das ist schön. Bin ja auf dem Teppich geblieben, sozusagen. Das war ein Feedback auf dem Blockcast 23 Sport und Freizeit. Ja, apropos auf dem Teppich bleiben. Ja. Eigentlich ist eine blöde Überleitung, aber besser als gar keine Überleitung. Besser als gar keine, genau. Also apropos auf dem Teppich bleiben. Ich war mit Julia in der Domäne gewesen. Nicht wegen Teppich, sondern wegen einem Bett. Und da musste ich dann im Laden Probeliegen machen. Also es fing so an, dass wir vor einem Lattenrost standen und uns entscheiden wollten. Und dann sprach uns der Verkäufer, dem wir dann unseren Lattenrost zeigten, der mir sehr gefiel vom Preis her, der fragte uns dann, ob wir kein Liebesleben mehr haben. Aufgrund des ausgewählten Lattenrotzes. Was, ja. Lattenrost ist? Nee. Lattenrost. Du hast ihm deinen Lattenrost gezeigt. Oh, wir wollen ja keine explizite Sendung. Genau. Doch, explizit sind wir heute, weil ich moderiere mit freiem Oberkörper. Ich dachte, ich bringe mal ein bisschen Erotik in den Podcast. Hey, ich habe nur meine Boxershorts an. Ja. Nee, und auf jeden Fall musste ich dann, das führte dann zu einem kleinen Exkurs, wie welcher Lattenrost für welches Liebesleben am besten geeignet ist. Also ganz so extrem was nicht, aber nachher musste ich dann mich von Matratze zu Matratze rollen. Auf Ansage des Verkäufers. Mhm. Und hat sehr viel Spaß gemacht. Und dann kam Frank Elsner raus und hat gesagt, verstehen Sie Spaß? Ja, das hätte noch gefehlt. Ja, aber da fällt mir eine Folge ein von Verstehen Sie Spaß, wo es auch irgendwie um Betten ging, wo sie dann irgendwie die Leute sich auch aufs Bett gelegt haben, aber darunter war halt Wasser. War halt nur eine Papierschicht obendrauf. Echt? Das, oh, das war ist gemein. Sehr lustig. Aber man macht sich ja nicht über andere lustig. Erzähl mal kurz weiter, ich muss meine Kinderüberraschung noch zu Ende basteln. Zu Ende basteln? Ach, du bist dafür zuständig. Ich hab was zum Basteln drin gehabt. Ah. So, fertig. War nur Kopf raufstecken. War eine fertige Figur. Nee, war wirklich nur Kopf raufstecken. Aha. Was ist es? Ein Troll. Ein Troll? Na, das ist doch Trollo. Schön. Trollo. Ey, Stefan, cool. Das bist ja dann du, ein Trollo. Ich stelle mir mal den Trollo hier am Rechner. Siehst du, dann bin ich sogar bei dir. Ja. Was gibt's letzte sonst Woche? Ja. Letzte Woche, ich überlege gerade, was war. Ja, ist, weil wir gerade bei Feedback waren. Ich soll nicht vergessen, hier im Podcast von Sven zu grüßen. Mhm. Aber er hat nichts Besonderes zu sagen, was die Weltöffentlichkeit interessieren könnte. Von Sven, den Sven, den ich auch kenne. Genau, von unserem ehemaligen Kollegen Sven. Ah, na dann mal einen Gruß zurück, Svenny. Sucht er eine Freundin oder so? Müssen wir dem noch irgendwie mit irgendwas helfen? Nee, hat er alles. Hat er alles, Freundin, gut, er ist versorgt. Alles versorgt. Alles klar. Ja, ich bin übrigens auch bald versorgt, überversorgt, was Internet betrifft. Ich habe es ja gerade eben schon erzählt, 12 Mbit. Ja. Ja, von ehemals, also den Preis für 4 Mbit zahlen wir und haben 12 Mbit dann in den kommenden Tagen. Vergiss aber nicht, selbst die 4 Mbit, du hast ja ursprünglich für den Preis auch 2 Mbit gehabt, ne? Stimmt, na logisch. Und irgendwann haben sie, ich glaube sogar im April, haben sie es auf 4 Mbit erhöht oder im Februar. Oh, Preisverfall, ne? Ohne Ende. Überleg mal, genau. Von ursprünglich den Preis für 2 Mbit hast du jetzt 12 Mbit. Ja, das ist der Hammer. Da geht die Sendung dann noch schneller. Ja. Aber ich habe auch ein Problem mit Kabel Deutschland gehabt jetzt in den letzten Tagen. Ich hatte mit der Hotline telefoniert Und die Hotline war nicht kompetent genug und hat mich 20 Minuten am Telefon gehalten. Und ein erneuter Anruf hat das Problem dann innerhalb von einer Minute gelöst. Also der Mitarbeiter, den ich beim zweiten Mal erreicht habe, der hat innerhalb von einer Minute die Sache für mich durchziehen können, was ich da von ihm wollte. Und der andere hat mich 20 Minuten in der Leitung gehalten und gesagt, das geht halt nicht und dafür ist jemand anders zuständig. Und ja, hatte ich an Kabel Deutschland geschrieben, weil natürlich für einen inkompetenten Mitarbeiter ich nicht Geld bezahlen möchte, wenn ich keine Leistung bekommen habe. Ist ja eine 0180-Nummer, die so ein Minutentarif hat. Und ich habe sogar gelesen, das steht drauf 14 Cent die Minute, aber das gilt nur aus dem deutschen Telekom-Netz. Aus dem Kabel-Deutschland-Netz sind das 16 Cent die Minute. Das steht aber nirgendwo. Aha. Habe ich nicht geprüft, also habe ich jetzt einfach nur daher gesagt, habe ich gelesen. Aha. Ist ja, und Kabel ist ja auch ein bisschen Ironie des Schicksals, ja, wenn man einen Telefonanschluss bei Kabel-Deutschland hat, wenn man nicht zur Telekom geht. Und auf jeden Fall hat Kabel-Deutschland dann auf meine Beschwerde, möchte ich nicht sagen, aber auf mein Schreiben hin gesagt, nee, sie können das nicht erstatten. Und das war halt der Zufallsgenerator. Ja, so ungefähr. Und dann hatte ich nochmal hingeschrieben und die zweite Reaktion, die war dann, glaube ich, schon so abschirmenderweise, wo dann drin stand, vielen Dank für Ihr Feedback, damit geben Sie uns die Möglichkeit, unseren Service noch mehr zu verbessern. Ja, also sieht aus, als hätte sich die Sache erledigt. Ja, die wollten nichts mehr von dir hören. Ärgerlich ist, dass meine Telefonrechnung dadurch fast zu 100% nur aus diesen Hotline-Kosten besteht. Warum hast denn du eigentlich ein Telefon? Wenn du eh nicht telefonierst. Ja, stimmt. Achso, damit Leute, die mit mir telefonieren wollen, mich anrufen können. Achso, damit ich nicht auf dem Handy anrufen muss. Richtig. Also ich telefoniere ja auch und ich telefoniere Julia aus Julias Blickwinkel ja viel zu viel. Aha. Ja, aber wir sind doch die Frauen immer, die viel telefonieren. Ja, ich bin aber der Typ, der morgens mit dem Handy am Kopf aufwacht und abends mit dem Handy am Kopf schlafen geht. Verstrahlt ohne Ende. Grundsätzlich, Julia sagt grundsätzlich, wenn wir einkaufen gehen und grundsätzlich, wenn wir das Haus verlassen. Es kommt mir sehr bekannt vor. Ich habe auch schon mal Anrufe von einem René bekommen, der gerade irgendwo einkaufen war und dann plötzlich kurz angebunden war. Nee, ich bin eigentlich nicht kurz angebunden. Ja, manchmal schon. Kann ja sein, dass Leo irgendwas will. Ja, so. Das kommt drauf an, wie viele Stunden ich vorher schon telefoniert habe. Ach so. Weißt du, ich habe ja dann Julia auch immer im Nacken und dann kann sein, dass du mich gerade erwischt hast, wo ich schon so 2 Stunden zuvor telefoniert hatte. Und dann ist es mir natürlich auch ein bisschen unangenehm Julia gegenüber. Ja, das ist natürlich doof. Denn. Na sowas. Ja, aber wie gesagt, Kabel Deutschland, zum Glück ist das Problem ja jetzt gelöst. Ja, auch wenn es ärgerlich ist. Ich sag mal so, scheiß auf das Geld, da ging es mir echt nur so ums Prinzip, da bin ich so ein bisschen Prinzipienreiter. Ja gut. Bin ja sonst zufrieden. Kann ich durchaus verstehen. Ja, aber immerhin haben sie jetzt als Entschädigung 12 Mbit, geben sie dir jetzt. Naja, das ist ja nicht die Entschädigung dafür, aber ist schon okay, also. Meine Fresse. Genau. Mensch, sowas. Übrigens, einkaufen war ich heute auch gewesen, habe ich aber nicht telefoniert. Ich hab, Ende der Woche einen Termin und es ist ein Sakko-Termin. Ein Sakko-Termin für die Firma? Und ich schaute meinen Chef ganz entsetzt an und er fragte, hast du gar keinen Sakko? Hast du einen Sakko zu Hause? Ich einen Sakko? Also keine Angst, ich will es mir jetzt nicht von dir leihen, das würde glaube ich auch ein bisschen komisch aussehen, wenn ich einen Sakko von dir anziehen würde. Ja, weil du hast ja die Meister-Papa-Arme. Haben wir ja gerade festgestellt. Nee. Hast du sowas? Doch, ich glaube, ich habe... Nee, obwohl, nee, Sakko nicht. Jackett habe ich. Eigentlich müsste ich erstmal bei Google gucken, wie so ein Sakko überhaupt aussieht. Ich habe nicht auch gerade überlegt. Jackett, Sakko. Ja, ist es dasselbe? Das Sakko. Weiß ich nicht. Ich gucke einfach mal. Wo ist Google der Unterschied zwischen einem Sakko und einem Jackett? Kleiner Tipp übrigens, wenn man mal nicht weiß, wie etwas aussieht, dann gibt man das fremde Wort bei Google ein, klickt auf Bilder und dann hat man ja ein Bild davon, wie ein Sakko aussieht. Es gibt sogar Sakko mit Kapuzen und Strippen dran. Das ist okay, ja, also sowas habe ich heute gekauft. Ja, sieht so aus, genau. Aha, und? Steht hier? Ja, ich weiß alles klar. Nicht. Also, wenn man es nicht hier wohnt, ist so, warte mal, jetzt gucke ich mal, wie ein Jackett aussieht. Das ist nicht mehr der René, der vorher da war. Ja, die Leute müssen auch denken, wir sind bekloppt, weil wir nicht wissen, was ein Sakko oder ein Jackett ist. Ja, wir sind halt die Nerds, ne? Ja, eben. Das habe ich auch zu meinem Chef gesagt. Also sonst war beim Kundengespräch immer der Nerd gefragt. Das heißt, da muss man auch so aussehen. Ja, Es kommt ja immer drauf an, in welcher Branche man arbeitet. Ja, aber nimmt mir doch keiner ab, dass ich Programmierer bin, wenn ich da mit dem Sakko hinkomme und aussehe, als würde ich den ganzen Tag mit Zahlen jonglieren. Also ich bin froh, dass ich bei 30 Grad mit meiner kurzen Hose auf Arbeit gehen kann. Ja. Muss ich ja mal sagen. Oh, hätte ich jetzt nicht sagen sollen, ne? Daher stehen nächstes Jahr, wenn 30 Grad sind, die ganzen Mädels da vor der Firma. Ja, genau, wer die Arbeitsanschrift von Stefan haben will. Ich gehe natürlich auch mit meinem Anzug dahin. Voll geschwitzt. Im Sommer. Ja. Nein, also da muss ich sagen, bin ich ganz froh drüber, weil ich kenne andere, die nervt es immer. Und ich kann es auch verstehen, weil warum soll man mit im Sommer, gut, wenn du halt in einer bestimmten Branche arbeitest, wo du solche Kundenkontakt hast, wo das Standard ist, dann kannst du halt nichts machen. Ja. Auf jeden Fall werde ich, Jeans sind übrigens erlaubt, werde ich dann zum zweiten Mal in meinem Leben, weil bei der Einschulung hatte ich keinen Sakko an, glaube ich, aber bei der Jugendweihe, da werde ich das zweite Mal in meinem Leben einen Sakko tragen. Dann zieh doch eine Jeans und ein Jackett an, reicht doch auch. Was ist denn ein Jackett schon wieder? Ja, da ja, kommt egal. Das englische Wort Jacket drin vor. Das ist quasi. Ich habe es gerade bei Google eingegeben und dann sehe ich Sachen, Jacken. Na eben, ein Jackett ist ja im Prinzip so eine, wie eine Jacke quasi, nur fein halt. Aber sicherlich nicht so fein wie ein Sakko. Ja. Aber ich muss dazu sagen, ich bin echt nicht der Modeexperte. Ich auch nicht. Also was so eine, den Kleidungsstil betrifft. Ja, auch wenn vielleicht jetzt einige sehr enttäuscht sind. Ja. Egal. So, wollen wir, hast du noch irgendwie so Larifari-Zeugs oder wollen wir einfach mal so ein kleines Blockspiel einwerfen? Ich würde sagen. Frage-Antworten-Spiel. Ja, wir können mal ein Spielchen machen. Habt ihr Lust? Na klar. Genau, ihr könnt ja mitraten. Genau. Ihr hört schon im Hintergrund unsere Musik, die das immer einleitet, das Frage- und Antwort-Spiel. Ja, von wem waren die nochmal? Weißt du es aus dem Hut? Aus dem Hut? Warte, muss ich meinen Hut mal abnehmen? Guck mal rein in deinen Hut. In meinen Hut. Kann ich dir gerade nicht warte sagen? Mal, ach doch, ich kann es dir sagen. Das Frage- und Antwort-Spiel. Last Future, also der Song ist von Last Future und heißt Detective Double Bass. Genau. Das hört man auch am Anfang, den Double Bass. Genau. So, genug geredet, lass uns spielen. Ja. Wer rät denn? Keine Ahnung, mir ist wurscht. Na, sag. Ja, ich gebe was ein, warte, ich suche einen Beitrag raus. Wie ging das nochmal? Ah ja, genau. Sufi. Genau, und für alle anderen schon mal, während du noch was suchst, gleich müssen wir dem René ganz doll gratulieren. Warte mal. So. Hast du es gefunden? Ja, genau. Na prima. Also, ich habe einen Beitrag gefunden, der ist ein Jahr alt und es geht um ein Thema, über das wir uns jetzt indirekt auch schon vorhin unterhalten hatten. Aha, hätte ich mal aufpassen sollen. Kann ich mir die Sendung in der Zwischenzeit schon mal anhören? Vielleicht komme ich auf die Stelle. Also wir haben schon mal drüber gesprochen. War in dieser Sendung, genau. War es etwas Erlebtes? Na, erlebt hat man das ja alle. Alles irgendwie, was im Blog steht. Ja, letztes Jahr, ein Jahr her, das ist vielleicht die Fußball-WM? Nein, überhaupt nicht. War vor oder nach der WM? Also ich kann dir mal... Nee, ich gebe dir den Tipp, gebe ich dir noch nicht, so weit sind wir noch nicht. Ich warte noch ein bisschen. Es war, keine Ahnung, es war der 19. August, um genau zu sein. Ach so, 19. August. Um 23.06 Uhr. Aha, irgendein Kinobesuch. 23.09 Uhr. Den Kinobesuch auch nicht. Haben wir heute schon mal über Kino gesprochen? Nein, ich habe gerade überlegt, worüber haben wir denn heute schon gesprochen? hat es was mit Kabel Deutschland zu tun? Auch. Und jetzt kann ich dir einen Tipp geben. Und zwar steht ein Satz drin, der da heißt, haben die ein Ding an der Schüssel? Haben die ein Ding an der Schüssel? Kabel Deutschland oder wie? Nein. Es geht um noch ein zweites Unternehmen. Dann kann es ja nur irgendwas mit Internet zu tun haben. Ja. Wir hatten ja mal einen Bericht, wo wir mehrere Anbieter irgendwie verglichen haben. Eher nicht. Nee, eher nicht. Es ist einer unserer typischen Telekommunikationsbeiträge. Es ist schon ein Telekommunikationsbeitrag und der Satz, haben die ein Ding an der Schüssel, sagt ja schon aus, dass sich da irgendjemand über irgendwas geärgert hat und es geht um Kabel Deutschland. Also so viel hast du nun schon rausgefunden. Ja, aber ich habe gerade überlegt, was hatten denn unsere Blogger mal für ein Problem mit Kabel Deutschland? Na, wer sagt denn, dass sie ein Problem mit Kabel Deutschland hatten? Vielleicht war Kabel Deutschland ja die Problemlösung. Aha. Und es geht um Geld. Ah, warte mal. Geht es um dich? Ja. Du hattest doch deinen Wechsel von der Telekom zu Kabel Deutschland. Mhm. Richtig, da hattest du doch ja Probleme, deine Nummer mitzunehmen, könnte es sein? Genau. Richtig. Jetzt nee, hatte ich, nee, Probleme hatte ich nicht mit der Nummernmitnahme, sondern der Grund für die Nummernmitnahme. Ach so, du solltest war das Problem. Dann noch Kohle zahlen, oder wie war das? Ich kann jetzt im Prinzip nicht steht genau es geht, ja, es ist, erstmal ist es ein sehr beliebter Beitrag, auch heute noch, der wird sehr oft aufgerufen, und zwar geht es um die Kosten für die Rufnummermitnahme bei der Telekom. Ja. Beitrag 678. Genau, die Grundmessage war ja, wer umzieht und bei der Telekom bleibt, soll 90 Euro teurer zahlen. Genau. Ja, soll 90 Euro zahlen. Und der Umzug auf Kabel Deutschland war kostenfrei. Und kam mich sogar monatlich noch billiger. Ja. Es wäre mal interessant. Strategien deutscher Unternehmen. Ja, es wäre mal interessant zu gucken, ob das jetzt ein Jahr später immer noch so ist. Also, man sagt ja der Telekom nach, dass sie ein sehr großes Unternehmen ist. Und große Unternehmen sind ja meist auch sehr langsam. Ja, aber die haben lass uns nächstes Jahr gucken. Die haben ja einen neuen Geschäftsführer. Genau, und die haben ja auch eine neue Marke jetzt. Der heißt doch René, ne? Das ist ja schon mal ein schlechtes Zeichen. Nee, Obermann oder so? Ja, irgendwie der Name kommt mir bekannt vor. Bestimmt ein sehr netter Mensch. Meinst du? Ja, weiß ich nicht. Naja, das hätte sie ihn ja nicht ins Boot geholt. Ja gut, die strukturieren ja da ordentlich um. Also, wer weiß, was da noch kommt. Ja. Na siehste. Habe ich doch super rausgekriegt, oder? Ja, zumindest haben wir mal wieder einen alten Beitrag beleuchtet. Ja, na, ist doch gut so. Sagst du noch die Beitrags-ID? Hatte ich gesagt. 678. 678. 678. Ja, 7 Kommentare. 7 Kommentare, naja. Was ich gerade sehe, was lustig ist. Einer von dir, einer von mir, einer von mir, einer von Susanne. Einer von mir, einer von mir, einer von mir. Ja, so kann man seine eigenen Beiträge auch pushen, ne? Wenn man sie selber kommt. Nee, aber die meisten fangen an mit aktueller Stand. Ja, naja, damit man, ist ja nicht so bei uns, wir schreiben nicht einen Beitrag und dann vernachlässigen wir den, sondern wir halten euch auf dem Laufenden. Ja. Wie sich das weiterentwickelt. So. Wie sieht's aus? Ach, weißt du, was ich heute völlig vergessen habe? Nein. Ein Song für die Werbung. Stefan, ich gehe ganz schnell ein Stückchen Musik holen. Hast du noch irgendwas, was du erzählen, was du uns aus deinem Leben berichten willst? Oder gibt's im Blog ja, irgendwas Interessantes? Eigentlich hatte ich ja noch was, aber du kannst gerne mal gehen. Nee, mach mal. Nee, ja, such mal den Song. Geh mal an deinen Plattenspieler und dann... du erzähl mal ruhig, ich höre dir mit einem Ohr zu. Ja. Du hörst mir zu? Ja, ist nicht so schlimm. Ja, ja. Ja, also eigentlich, liebe Zuhörer, kommt jetzt gleich der Part, wo wir René gratulieren müssen, denn er hat zweierlei Grund zum Feiern. Zum einen hat er Geburtstag gehabt letzte Woche. Wir verraten nicht, wie alt er geworden ist. Er hat nämlich genullt. So alt ist er schon. Und ja, der zweite Grund ist auch ein sehr schöner Anlass. Denn René ist zum zweiten Mal Papa geworden. Und die Julia ist zum zweiten Mal Mama geworden. Und deshalb wollen wir ihm gleich mal gratulieren. Aber jetzt sucht er gerade die Musik raus. Ich hoffe, er beeilt sich. So. Da wisst ihr ja, das ging ja schnell. Ich würde sagen... Ich habe den Leuten ein bisschen aus meinem Leben erzählt in der Zwischenzeit. Das machen wir denn. Genau, das machen wir denn. Ihr hört im Hintergrund dudelt schon die Musik und habt ein sehr schönes Lied gefunden. Aha. In meiner Podsafe-Plattensammlung. Und zwar Oh Come All Your Faithful von Holiday. Quatsch, das ist die Musikrichtung. Holiday. Von wem ist das Lied? Ja, was steht denn drauf? Er steht ja nicht drauf. Alles blöd, wenn er seine Kassette nicht beschriftet, ne? Ja, schreiben wir in die Shownotes unter blog.über.de. Ja, und ich würde sagen, da hören wir jetzt noch ein bisschen rein. Genau, und dann bist du dran, René. Ja, alles klar, bis gleich. Bis gleich. choirs of angels sing in exaltation, roasting on his citizens of heaven. So, wir sind wieder da. Na, hast du aber wirklich auf die Schnelle eine sehr schöne Musik gefunden. Ja, angenehme Stimme, die Frau. Ja. Ja, sehr schön. Ja, sag nochmal, wer das war. Ich weiß nicht, wie sie heißt. Ich hab's noch nicht gefunden. Wir müssen es in den Shownotes. Ja. Ja, wir kriegen es raus. Es war die Sendung veröffentlicht auf jeden Fall. Ja. Ja, aber lieber René, jetzt bist du nämlich an der Reihe. Ja, was soll ich sagen? Also im Namen aller Blogger und aller Zuhörer, denke ich mal auch, gratulieren wir dir hiermit recht herzlich zur Geburt deiner Tochter. Na? Eine kleine, ja, Lena. Dankeschön, Dankeschön, danke. Ja, ist zwar schon ein bisschen her, aber die Zeit rennt wirklich, ne? Ist echt erstaunlich. Ja. Ja, und wir hoffen mal, dass sie so die ersten Tage richtig viel Spaß gemacht hat. Ich muss dazu sagen, wir müssen uns erst noch daran gewöhnen, dass wir jetzt noch ein Töchterchen haben. Manchmal vergisst man es auch. Wie? Weil sie gibt kein Geräusch von sich. Sie liegt auf der Couch den ganzen Tag und schläft oder hat die Augen auf und starrt an die Decke. Ja, und da kann es schon mal passieren, dass man sich dann wundert, wenn man auf einmal dieses kleine rosane Bündel Kind auf der Couch liegen sieht. Eine Handvoll Baby. Eine Handvoll Baby, weil wir von Leo ein bisschen was anderes gewohnt waren. Aha. Ja. Aber auf jeden Fall alles gesund und munter. Alles schick und. Ja. Das ist doch schön. Wer sich also, mal. Es gibt es jetzt nicht apathisch oder so. Nee, es muss ja von euch irgendwas haben. Also sag da, dass es ein ruhiges Kind ist. Ja. Sage ich jetzt mal. Ne? Wer von euch das schöne Foto von der Lena mal sehen will, der muss ja. Im Beitrag 1498 gehen. Lena frisch aus dem Geburtshaus. Und was ich dir sagen kann, viele, die den Beitrag gelesen haben, mit denen ich gesprochen habe, ja. Die fanden es total super, wie ihr euren Namen vergeben habt. Ja, wir haben ja die Namen, unsere eigenen Namen haben wir von unseren Eltern bekommen. Die Überkreuzung, genau. Der Junge kriegt den Namen der Mutter als zweiten Namen und das Mädchen kriegt den Namen des Papas als zweiten. Genau, und deswegen heißt unsere Tochter Leo Günther und Leo heißt Leo Ilse. Na komm, jetzt aber der richtige Name, nicht Leo, ne? Nein, wir haben Leo Julian und die Lena René. Ja, genau. Wie die Schauspielerin, René Zellweger. Ja, wobei die nicht deutsch ist, habe ich mir sagen lassen. Nee. Aber wobei Lena, ich da merke, dass mein Interesse im Bereich Kino und so hier die Gossen-Magazine anscheinend nicht so ausgeprägt ist. Ja. Naja. Und es war, wie ich gelesen habe, eine Unterwassergeburt. Eine Unterwassergeburt, genau. Also, Julia hatte den Kopf natürlich über Wasser, gehe ich mal von aus. Ja. Nein, wir waren alle unter Wasser. Wir haben das in einem Schwimmbad gemacht. Am Müggelsee, im Strandbad. Am Müggelsee, genau. Nein, richtig, das war eine Wannengeburt. Aha. Ja, soll ja, wie sagt man, war eine feuchtfröhliche Angelegenheit, das Ganze. Genau. Komm, da war doch Champagner drin in dem Wasser, oder? War doch gar kein richtiges Wasser. Nee. Ja, genau, ja, so war das. Dann natürlich noch ein zweiter Anlass und deshalb kommt jetzt nämlich die nächste Rubrik, unsere Geburtstagskinder. Ja, und auch da, René, möchten wir dir herzlich gratulieren. Wir kommen ja heute aus dem Gratulieren gar nicht mehr raus für dich. Ich bin voll der Abstauber heute. Ey, du hast wirklich, also du hast alles mitgenommen, was man mitnehmen kann, sozusagen, an Jubiläen, Jubilarien. Jubilarium, ja. Oder Jubiläums. Ja, auch, wie gesagt, herzlichen Glückwunsch noch nachträglich zum Geburtstag. Danke. Ja, genullt hast du, ne? War es denn auch da eine feuchtfröhliche Party? Ja, doch, eigentlich schon. Also wir wollten es ruhiger angehen wegen dem Baby, aber das Baby ist, wie gesagt, so ruhig, dass es dann doch noch hat's ja nicht gestört. Zu einer Feierlichkeit wurde. Und man wird, bevor du mir jetzt die Frage stellst, wie man sich fühlt, wenn man 30 ist, ich hab's gesagt, ja, muss ich dazu sagen, also um die Frage auch den Leuten, die sich das jetzt vielleicht an den Kopfhörern, an den Boxen, an den iPods und MP3-Playern, die sich diese Frage stellen, wie fühlt man sich eigentlich, wenn man 30 ist, denen kann ich nur sagen, mir geht seit der Zeit nur eine Frage durch den Kopf. Was ist schlimmer? Haare zu verlieren oder dass sie grau werden? Und da bin ich mir jetzt noch gar nicht so ganz sicher. Aha. Ja, das ist so, das ist die Frage, die mich jetzt seit meinem Ach, na komm, da hast, ein bisschen du da, da hast du da ja keine Probleme mit. Ja, aber irgendwann kommst du ja auf jeden zu. Und der Julia hat schon gesagt, wenn mir die Haare ausgehen, soll ich es mir ja einfach kurz schneiden. Auch sehr mitfühlend. Naja. Na gut, aber noch ist es nicht so weit bei dir. Auf eine Sache bin ich übrigens total stolz. Aha. Ich habe es weiter geschafft als so manche andere berühmte Persönlichkeit. Habe heute gerade im Fernsehen gesehen, Kurt Cobain ist ja nur 27 Jahre alt geworden. Ja. Jetzt habe ich den auch überlebt, siehst du? Na, hast du schon seit 3 Jahren überlebt. Das finde ich erst seit 3 Jahren. Ach so, ja, ja, richtig. Ja, mir ist das, ich wusste nicht, also so als Jugendlicher ist er ja immer der Größere gewesen. Ne, jetzt ist er der Kleinere. Hm. Der kleine Kurt. Der kleine Kurt. Ja. Siehst du. Kurt, merkt ihr mal Kurt? Ja. Haben wir noch Geburtstagskinder? Ja, ein Geburtstagskind haben wir noch. Ein ganz kleines Geburtstagskind. Nämlich der Lukas. Kennst du den? Den kennst du auch. Ja, der Lukas, ja, Lukas, ja, hat natürlich, Geburtstag. Natürlich. Ist 2 Jahre geworden. Und da gratulieren wir natürlich auch recht herzlich. Und Adam Curry hat Geburtstag. Hey, Adam Curry. Unser habe ich dir erzählt, was Adam Curry gemacht hat? Nein. Jetzt bin ich ja gespannt. Ihr erinnert euch vielleicht noch, dass ich Adam Curry eine Deutschstunde gegeben habe, wo ich ihm die Wortkombination Sitzen, Pinkeln beigebracht habe. Er ist ja auch zum Sitzpinkler geworden und zieht das jetzt anscheinend durch. Und ihm ist sein iPhone nicht beim Sitzen pinkeln, sondern beim Sitzen kacken. So, jetzt sind wir dann für diese Sendung auch. Zum Glück hast du noch Phone gesagt. Sein Ei, ja. Okay, ist ihm in die Toilette gefallen, weil er nämlich zum Scheißen sein iPhone mitnimmt, um sich Podcasts anzuhören. Ja, und was hat er gemacht? Er ist natürlich, sein Technik geht ihm ja über alles. Er hat reingegriffen und hat's rausgeholt. Ach so? Ja. Und geht er wenigstens noch? Also das ist eigentlich eine Stelle, die müsste man fast mal hier im Blog spielen, aber wir wollen mal ein bisschen Rücksicht nehmen auf unsere ja doch eher deutschsprachigen Zuhörer und ich glaube, die Zusammenfassung reicht. Ja, es bootete und startete und bootete und startete und ging immer wieder aus, aber nach einem Tag, er hat es irgendwie getrocknet und in die Ecke gelegt, geföhnt und was nicht alles. Man kann damit jetzt nicht mehr telefonieren, weil das Display ist zu sensibel, ja. Aber er konnte es anrufen und er kann damit noch ins Internet, ich weiß es jetzt gar nicht genau, also er nutzt es noch, aber er kann es nicht voll nutzen. Ja. Und ja. Weißt du, wo er das iPhone hatte, als er zum, darf man scheißen auf die Toilette gehen sagen? Er hatte halt sein großes Geschäft gemacht. Ja, weißt du, wo er es hatte? Nein. In der Brusttasche seines Bademantels, den er im Busch El Jarab geklaut hat. Aha. Ich würde mal sagen, das war so die Rache bestimmt. Ja, es sollte so sein. Aber es ist doch in Amerika bestimmt passiert. Oder? Ja. Genau. Also nee, warte mal, nee, Quatsch. Er lebt in den Vereinigten Staaten. Königreich. Ach so. Gar nicht in Amerika, weil ein typischer Amerikaner. Er ist Amerikaner, wenn man das mal so sagen darf. Ja, ja, der hätte doch sofort den Hersteller des iPhones verklagt. Nee, so ist er nicht drauf. Ja, ich glaube, er hat eingesehen. Sagen. Er hat eingesehen, dass er die Scheiße selber verbockt hat. Im wahrsten Sinne des Wortes, ja. So, jetzt sind wir von den Geburtstagskindern völlig abgekommen. Im September gibt es doch noch viel mehr Geburtstagskinder, oder? Ja, der hat ja gerade erst angefangen, der September. Welchen haben wir denn jetzt an unserem Erscheinungstermin? Na, der 9.9. Ja. Der 9.9. Meldet euch schon mal an, in 2 Jahren, das Hochzeitsdatum schlechthin. Ja, und wenn ihr einen Fotografen braucht. Wendet euch an über das Kontaktformular an uns, wir regeln das. Ja. Gut, nee, dann sind wir mit den Geburtstagskindern, glaube ich, soweit durch. Ja. Gut, Adam Curry hatten wir auch. Dann würde ich sagen, fehlen jetzt nur noch die Kontaktmöglichkeiten. Und René, ich weiß ja, du hast sie immer parat. Genau. Ne, da habe ich die jetzt auf, aber wirklich auf eine falsche Fährte. Ich muss jetzt mal eingehen. Blog http://blog.juba.de. Da sehe ich rechts schon das Logo, da könnte ich jetzt auf dem Beitrag meinen Kontakt hinterlassen. Sehr gut. Mein Kommentar hinterlassen. Bing, genau. Dann kann ich, scroll ich runter und sehe irgendwo Kontakt. Da, Kontakt über Impressum, Kontakt. Bing. Da habe ich die Möglichkeit, ein Kontaktformular auszufüllen. Zwei Punkte hast du schon. Dafür gibt es zwei Punkte, für den Kommentar gibt es aber, würde ich sagen, drei Punkte. Jawohl. Bing, bing, bing. Und, ja, jetzt richtig Punkte abstauben könnt ihr, wenn ihr auf den Telefonhörer klickt und uns eine Nachricht auf unserem Anrufbeantworter hinterlasst. Dieser Klick auf den Telefonhörer kostet euch keinen Cent. Ihr gebt eure Telefonnummer ein, ihr werdet zurückgerufen und dann könnt ihr einfach losreden. Und wenn nicht, dann greift ihr zu eurem eigenen Telefon, weil ihr sicherlich eine Telefonflatrate habt und bezahlt quasi nichts, ansonsten zum Ortstarif unter der Rufnummer 030. Die Berliner können diese Vorwahl weglassen. Ihr könnt sie aber auch mitwählen. Macht nichts. Ja, was ich von unserem Zuhörer halte, ne? Und die Rufnummer ist die 202-36803. Richtig. Ja. Na, 100 Punkte, René. Genau. Es ging noch. Ja, zum Thema Telefonnummern fällt mir gerade noch ein. Seit September gibt es ja verschärfte Regelungen für die Preistransparenz eines Telefontarifs und deshalb müssen Mehrwertdienste oder Premiumnummern jetzt immer eine Tarifansage haben. Und das Erstaunliche ist, man hört es auch, wenn man jetzt Radio hört zum Beispiel. Ich habe zum Beispiel gemerkt, die letzten Tage, sobald eine Telefonnummer durchgesagt wird, immer der Preis dazu gesagt. Ach, ich dachte erst beim Anrufen, weil das heißt, dann werden ja deine Telefongespräche ganz anders, weil dann fangen die an mit, diese Nummer kostet dich 2,30 €. Nee, so ist es nicht. ich glaube, man muss sogar recht schnell reagieren, wenn ich mich nicht irre, weil es wird einfach nur gesagt, dieser Anruf kostet 14 Cent. Und dann kannst du auflegen, sie jetzt auf, nichts, wenn sie genau, nicht bezahlen. Richtig. Habe ich auch gehört. Ja, kann ich dir noch eine Frage stellen zu Kurt? Wollte ich mir noch merken. Aber eine ganz große. Warum? Na, weil die Sendung gleich vorbei ist. Achso, okay, Kurt, Susanne. Die Sendung ist gelaufen. War Susanne zu sehen? Ja, komischerweise scheint die eine andere Reihenfolge auszustrahlen, weil von Susanne habe ich die Information, dass sie in der zweiten Sendung war, aber die zweite Sendung war nicht die, in der Susanne war. Hä? Achso, weil das Programm war ein anderes. Da konntest du rausfinden, ja, dass sie vielleicht war. Wobei, das ist ja nur nicht im Bild. Eine Sendung, die nicht aufeinander aufbaut. Deshalb kann man da sicherlich schon mal die Gäste vertauschen. Und um ehrlich zu sein, ich fand die erste Sendung von Kurt Krömer besser als die zweite. Schön. Ja, finde ich auch. Ne? Immer so. Montagnacht in der ARD. Genau, Kurt, das war schon mal eine super Ankündigung. Aber noch eine andere Ankündigung. Wir haben ja beide was zusammen gemacht. Ich habe in den letzten Tagen Kontakt gehabt und habe telefoniert. Und eine ganz heiße Sache. Wir haben eine ganz tolle Sache für euch. Wir dürfen leider noch nichts verraten. Das ist alles schon in Säcken und Tüten, ne? Genau, in trockenen Tüchern, sagt man. In trockenen Tüchern, sagt man, genau. Und wie gesagt, wir hatten ja schon den Tipp gegeben, es ist ein auditives Erlebnis. Und deswegen denke ich, können wir, ohne dass unser Partner sich da hintergangen fühlt, einfach mal ein paar Sekunden anspielen. Genau, also hört mal kurz rein. Haben wir einen Veröffentlichungstermin eigentlich schon, bevor wir reinhören? So Mitte September eventuell, ne? Genau. Vielleicht schon in der nächsten Woche, wer weiß. Also immer mal gucken, manchmal läuft auch ein Countdown dazu, dann werdet ihr da oben drauf rechts informiert. Unter blog.über.de, ne? Gut, dann jetzt fahren wir ab, hören wir mal rein. Das hätte sein Leben schon verändert. Das ist eine Männersache. Bin nicht so schüchtern. Bestimmt nicht. Hebt dieses mal für später auf. Wer jetzt wir? Aber das hat er ja nicht freiwillig getan. Man könnte fast meinen, dass es seine Pflicht ist. Ja, das klingt spannend, ne? Also, wir wollen nicht mehr verraten. Aber ich kann euch sagen, es hat riesen Spaß gemacht. Es hat wirklich eine Menge Spaß gemacht. Und wir waren nicht alleine, René. Ja, es wissen zwei weitere Leute davon, die wir aber so gut wie in die Walachei geschickt haben. Noch, ne? In drei Tagen sitzen die in der Walachei und dann sind sie weit genug weg, dass sie nichts verraten können. Ansonsten müssen wir es wie einen Unfall aussehen lassen. Genau. Und wir kennen Leute auf der ganzen Welt. Ja. An dieser Stelle Grüße nach New Jersey an Karl Kebetsch, der uns unseren Soundteppich ja auch in dieser Sendung wieder zur Verfügung gestellt hat. Genau. Und natürlich an Adam Kirby, der uns heute sozusagen mit Wasser geräuschen hat. Und aus der Scheiße ihres Namens. Wird sich sagen, oh, wieder so ein Scheiß-Blockast. Ja, stimmt, Adam Curry ist ja auch ein bisschen mitverantwortlich dafür, dass wir quasi nicht zu hohe Kosten haben bei der ganzen Geschichte hier. Er hat uns ja wirklich aus der Scheiße gerissen, nicht nur das iPhone. Ja, natürlich. Ja. Und, ja, wenn wir schon mal beim Grüßen bist, willst du noch irgendjemanden grüßen? Ich, ja, ich grüße alle, die mich kennen und die mich mögen und lieben. Ja, und ich grüße natürlich hier in die unsere zwei Spezies in Bamberg. Und zwar den Mr. Scotch und den Andy G. Hast du eigentlich irgendwie so ein alter Ego? Ich ein alter Ego? Ja. Was ist das denn? Na, weiß ich nicht. Kannst du mir das bitte mal erklären? Mützenschlumpf oder so. Na, irgendwie, wie du dich so nennst, damit keiner weiß, wer du bist. Ach so? Nö. Ich bin der Stefan. Ja, gut. Ja, ich habe auch keins mehr. Nee? Hast du mit 30 abgelegt? Ja, sozusagen. Also, die Schizophrenie hat mich verlassen. Ach, Mensch. Ja. Ja, mein Gut. Die Zeit ändert sich halt, ne? Die Zeiten ändern sich, genau. Ja, also wollen wir nicht weiter rumpalabern. Die Grüße sind raus. Ja, eine sehr lange Sendung für euch. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Ach, liebe Zeit. Gut, ich nehme mal die Füße hoch. Hier wird schon gefegt. Licht ist schon aus. Ja. Kannst du Julia sagen, sie soll dann bei mir auch nochmal vorbeikommen? Oh, das. dieses Stückchen werde ich ihr ausschneiden. Sie hört ja den Podcast nicht. Entschuldigung, das ist mir so rausgerutscht. Die auf ihren MP3-Player machen. Ich hatte mich schon gewundert, warum. Julia ist doch kein polnischer Name für deine Putzfrau. Ja, also klar, Stefan. Nein, natürlich nicht. Das nehme ich zurück. Gut. Also, wir danken euch nochmal, dass ihr runtergeladen habt, zugehört habt und wir danken euch auch jetzt schon, dass ihr in 2 Wochen wieder mit dabei seid. Genau. Wenn das heißt, der 31. Blockcast. Bei blog.über.de. Bis dann. Tschüss. Gut, nee, dann können wir ja im Prinzip starten, ne? Ich fange an. Im Prinzip schon, ja. Ja, wer fängt sonst an? Ich feuchte meine Lippen an. Licht an, Spot aus. Ich hole ja mit meinem Football-Podcast ein bisschen auf, da bin ich nämlich jetzt gerade bei 22. Übrigens, den Football-Podcast gibt es jetzt auch als Phonecast. Das hast du mir 30 Mal schon erzählt. Ja. Und bitte keine Werbung für diesen Football-Podcast im Blog und über die E-Podcast, klar? Ja, alles klar. Wenn ich fremdgehe, dann gebe ich es wenigstens zu. So. Oh, weia. Das habe ich nicht gesagt. Stefan hat gesagt, kannst du ja auch mal bei mir vorbeischicken, wo du noch dabei machen kannst. Sie kommt wirklich gleich rüber. Sie nimmt sogar Werkzeug selber mit, sehe ich. Sie hat jetzt Nudelholz eingepackt. Achso, will sie für mich backen, ja? Nee, eine Pfanne. Ich hab gerade gesagt, sie nimmt eine Pfanne. Ich mag doch die Julia. The best and the brightest, served up daily by the sharpest minds in content delivery, Podshow and Limelight.